Von vielen gepriesen wegen ihrer preisgünstigen Angebote und daher ihres bildungsfördernden Einflusses, von vielen gefürchtet und verurteilt wegen ihres monopolähnlichen Einwirkens auf die Entwicklung von Geschmack und einer bestimmten Art von Bildung. Welche Bedeutung haben die Buchgemeinschaften wirklich? Woran orientiert sich ihre Wirtschafts- und Kulturpolitik? Hören Sie nun zu diesem Thema einen Beitrag von Hermann Mein unter dem Titel »Eine große Familie, die Buchgemeinschaften«. Es war wie in jedem Jahr zuvor. Auch 1981 ließ sich die Frankfurter Buchmesse als die größte feiern, die es je gab. 5.465 Verlage aus 85 Ländern präsentierten 285.000 Titel, darunter allein 84.000 Neuerscheinungen. Nach stundenlangem Entlangschlendern an Ständen und Regalen, verwirrt von der Fülle der Titel und der Vielzahl der Autoren, wird sich so mancher Messebesucher wieder einmal gefragt haben, wer soll das alles lesen? Natürlich niemand. Und vieles von dem, was Mitte Oktober in Frankfurt gezeigt wurde, hat kaum Chancen, reißenden Absatz zu finden. So manches Werk wird nur in Mini-Auflagen erscheinen oder in absehbarer Zeit als billiger Restposten im modernen Antiquariat wieder auftauchen. Was der Markt wirklich angenommen, was das Publikum übernommen hat, werden wir frühestens in 1 bis 2 Jahren wissen. Dann nämlich, wenn die Buchgemeinschaften in ihren Katalogen jene Produkte anpreisen, von denen sie zu glauben wissen, dass ihre Mitglieder sie besitzen möchten. In der Zwischenzeit wird es Bestsellerlisten geben und Versuche der Großverlage mit massivem Werbeeinsatz das Superbuch der Saison zu kreieren. Autoren werden durch die Lande reisen und ihr neuestes Produkt signieren und Buchhandlungen werden Lesungen veranstalten und Podiumsgespräche initiieren. Was aber auf Dauer den Buchmarkt beherrscht, entscheiden auch heute noch nicht die Buchläden von nebenan oder die Kaufhäuser, sondern die Buchgemeinschaften. Erst wenn Sie, der Bertelsmann Lesering und die Deutsche Buchgemeinschaft, die Europäische Bildungsgemeinschaft und die Büchergilde Gutenberg den Bestseller zum Vorschlagsband erwählen, ist ihm der endgültige Durchbruch sicher. Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Ob man es nun auf Anhieb glaubt oder nicht, die Statistik weist aus, dass in jedem dritten bundesdeutschen Haushalt ein Buchclub-Mitglied ist. Nahezu 7 Millionen haben sich verpflichtet, alle 3 Monate ein Buch von einem Buchclub zu nehmen, nach freier Wahl, aus einem größeren Angebot, versteht sich. Doch mehr als 10% verzichten erfahrungsgemäß darauf und lassen sich den Band zuschicken, den ihr Club empfiehlt. 10%, das sind bei Bertelsmanns Lesering immerhin 300.000. Kein Wunder, dass Autoren davon träumen, einmal auf der Vorschlagsliste des Buchgiganten aus Gütersloh zu stehen. Buchgemeinschaften. Allein der Gedanke daran jagt auch heute noch so manchem Kulturkritiker einen Schauer über den Rücken, weckt bei ihm Assoziationen an Durchschnittsliteratur und billige Unterhaltungsware, an fabrikmäßige Herstellung und Massenabsatz, an Lähmung der persönlichen Initiative und an marktstrategisch Ausgeklügeltes. Buchgemeinschaften haben jedoch nicht nur bei Literaturkennern und Liebhabern, bei Feuilletonchefs und Verehrern des Feingeistigen einen schlechten Ruf. An ihrem schlechten Image tragen auch die Methoden, mit denen sie gelegentlich oder auch häufiger um neue Mitglieder werben, ein gerüttelt Maß an Schuld. So berichtete beispielsweise die Jugendzeitschrift des Deutschen Gewerkschaftsbundes RAN, ein Gegenstück zu Bravo, am 1. Oktober 1981 unter der Überschrift »Haben Sie einen Augenblick Zeit?« über Buchwerber und ihre Hintermänner. Ahnungslos schlendert Jörg durch die Fußgängerzone von Neuss, Nähe Düsseldorf. Plötzlich tritt ein Unbekannter auf ihn zu. »Hallo, junger Mann, wollen Sie nicht eine Liste billiger Bücher zugeschickt bekommen?« »Klar«, Jörg will. Ohne zu zögern rückt er seinen Namen und seine Adresse raus. Der Unbekannte notiert eifrig. Jetzt will er, dass Jörg unterschreibt. Jörg stutzt. »Wenn Sie mir was zuschicken wollen, brauchen Sie doch meine Unterschrift nicht.« Der Unbekannte reagiert wütend. Jörg geht. Wie die Geschichte zwischen dem ahnungslosen Jörg und seiner Begegnung mit dem Unbekannten in der Neusser Fußgängerzone zu Ende ging, ist schnell erzählt. Der Unbekannte war ein Buchwerber der Europäischen Bildungsgemeinschaft. Wenige Tage später erhielt der junge Mann einen Brief. Darin stand: »Sehr geehrter neuer Kunde, Sie sind jetzt Inhaber des Club-Center-Ausweises. Herzlichen Glückwunsch.« Wie RAN berichtet, hatte im geschilderten Fall der Buchwerber die Unterschrift gefälscht. So plump gehen nicht alle vor, die mit einem Trick neue Mitglieder für eine Buchgemeinschaft werben. Andere probieren die weiche Tour und beenden das bis dahin erfolglos verlaufene Gespräch mit der Bemerkung: Okay, dass Sie nicht in einen Buchclub wollen, kann ich verstehen. Aber können Sie mir bitte per Unterschrift bestätigen, dass ich mit Ihnen gesprochen habe? Ich brauche das für meinen Kolonnenführer. Wer unterschreibt, ist betrogen, hat schriftlich versichert, dass er Mitglied werden will. Keine Frage. Wer mit solchen Methoden arbeitet, schadet sich und einer ganzen Branche auf Dauer schwer. Dass die Buchgemeinschaften selbst, wenn sie von derlei Praktiken Wind bekommen, sofort tätig werden und solche Werber hochkantig hinauswerfen, ist verständlich. Betrogene Kunden sind keine Kunden, sondern erklären schon aus Verärgerung morgen wieder ihren Austritt. Um aber gerecht zu sein, die immer wieder angeprangerten betrügerischen Mittel, mit denen neue Mitglieder in die Clubs hineinbuxiert werden, sind eher Ausnahmen als die Regel. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang aufdrängt, lautet natürlich, warum die Buchgemeinschaften nicht ganz und gar auf die Werbung auf der Straße verzichten. Die Antwort der Clubs lautet: Der Kunde kommt nicht zu uns, wir müssen zu ihm. Um jene zu erreichen, die prinzipiell zum Buch auf Distanz gehen, müssen wir sie auch auf der Straße aufsuchen. Von der Straße stammt von den Bertelsmann-Kunden ein gutes Drittel. 50% werden Mitglied durch Werbung durch ein anderes Mitglied. Und rund 15% treten in eine Buchgemeinschaft ein, indem sie einen Anzeigencoupon ausschneiden und einsenden. Die meisten davon landen bei Bertelsmann, bei jenem Konzern, der nach 1945 den Buchgemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland zum Siegeszug ohne Vorbild verholfen hat. Zum Gütersloher Imperium gehören unter anderem der Lesering und der Europaring, die Europäische Bildungsgemeinschaft und der Christliche Bildungskreis. Doch die gut 5 Millionen Clubmitglieder in der Bundesrepublik machen nur einen Teil des Geschäfts aus, das Bertelsmann weltweit mit Buchgemeinschaften macht. Die Lese- und Schallplattenringe des Unternehmens umspannen den Globus von Skandinavien bis Spanien, von Kanada über Mittelamerika bis Argentinien. Bis jetzt sind es 25 Länder, in denen Bertelsmann unter den verschiedensten Namen mitmischt. Doch es werden, daran ist gar kein Zweifel, noch mehr hinzukommen. Das letzte Glied in der langen Kette der Clubgründungen waren übrigens die USA. Dort starteten die Gütersloher erst im Frühjahr 1980 zusammen mit der World Book Childcraft International Incorporated eine neue Organisation. Für den Einstieg in den amerikanischen Markt erwarben sie 51% der Anteile von World Book, einer seit 60 Jahren bestehenden Verlags- und Vertriebsgesellschaft. Knapp 6 Monate zuvor gründete Bertelsmann mit einem ortsansässigen Verlag eine Buchgemeinschaft in Israel. In Frankreich ist der deutsche Multimedia-Riese mit dem Konzern Presse de la Cité liiert, in Brasilien mit dem Verlagshaus Avril, in Holland mit einer ganzen Gruppe niederländischer Verleger, was nicht heißt, dass Bertelsmann sich nur an andere anlehnt. Wenn sich kein geeigneter Partner findet, macht man das Geschäft auch alleine. Dass es auch trotz politischer Umwälzungen und Wirren blüht, beweist das Beispiel Portugal. Dort hat der westdeutsche Konzern inzwischen mehr als 500.000 Mitglieder. Und er kommt inzwischen auch in Ländern an, in denen sich eine breitere Lesekultur überhaupt erst entwickeln muss. So berichtete der im Bertelsmann-Vorstand für Lese- und Schallplattenringe zuständige Dr. Hans Zopp unlängst in der Fachzeitschrift Medien: Ich glaube, dass es uns gerade in Kolumbien gelungen ist, einen Platz zu besetzen, der für das Land, aber auch für uns sehr wertvoll ist. Ich darf hierzu 2 Beispiele nennen. Das eine ist nicht Literatur, das eine ist nur die Tatsache, dass es nur mit Hilfe des Clubs gelungen ist, bei der letzten Olympiade das erste Olympiabuch für Kolumbien herauszubringen, das dann auch ein wirtschaftlicher Erfolg wurde. Das zweite ist, dass es uns dank der Vermittlung des Kultusministers in Kolumbien gelungen ist, dass wir jeden Freitag eine 1/4 Stunde Sendezeit im kolumbianischen Fernsehen haben, um unsere Bücher, die wir dort vertreiben, vorzustellen. Das mögen nur Schlaglichter sein, die beleuchten, dass, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal schrieb, die Bertelsmann Buchclubs der größte privatwirtschaftliche Kulturmittler in der Welt sind. Daran ist viel Wahres. Nur sollte man ehrlicherweise auch hinzufügen, mit Mäzenatentum hat dies nichts zu tun. Auch nicht mit dem Wunsch, die Menschen in der dritten Welt kulturell zu beglücken. Die erfolgreichsten Buchverleger, Vertreiber und Händler in Deutschland, Reinhard Mohn und seine Mannschaft, haben sich vielmehr über die nationalen Grenzen mit der Buchclub-Idee hinausgewagt, weil sie sich gerade dort als ein gutes Geschäft erwiesen hat. Seit längerem weiß man, dass die Entwicklung auf dem Inlandsmarkt stagniert. Diplomatisch umschreibt Dr. Hans Zopp die Situation mit dem Satz: Der mittlerweile erreichte hohe Mitgliederbestand in der Bundesrepublik lässt für die Zukunft keine sprunghafte Markterweiterung erwarten. Weil das so ist, expandierte Bertelsmann weltweit. Sicherlich eine richtige Entscheidung, denn mittlerweile stammt die Hälfte des Umsatzes, den die Buchclubs jährlich machen, aus dem Ausland. Die Hälfte, das sind immerhin 750 Millionen Mark. Überblickt man den Markt der Buchgemeinschaften in dieser Republik, dann liegt Bertelsmann mit Abstand an der Spitze. Ihm folgt an zweiter Stelle, und danach kommt dann bezogen auf die Mitgliederzahl nur noch ferner liefen, die Holzbrink-Gruppe. Zu ihr gehören der Deutsche Bücherbund, der rund 1,7 Millionen Mitglieder zählt, die Evangelische Buchgemeinde, der Deutsche Buchclub und die Deutsche Hausbücherei. Der Konzern ist, ähnlich wie Bertelsmann, aber nicht mit ganz so viel Schubkraft, auch in das internationale Geschäft eingestiegen und beispielsweise in Österreich, Spanien und den Niederlanden vertreten. Die beiden Großen teilen sich, wie schon erwähnt, praktisch den gesamten Markt. Die Büchergilde Gutenberg, der ungefähr 200.000 die Treue gehalten haben, die Herder Buchgemeinde und die Wissenschaftliche Buchgesellschaft in Darmstadt nehmen sich daneben wie Zwerge aus. Das war nicht immer so. Als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Buchgemeinschaften ihre erste Blütezeit erlebten, versuchten an die 50 den Nachholbedarf der Deutschen in Sachen Buch zu befriedigen. 50 Clubs, unter denen keiner besonders hervorragte. Die Konzentration, die in anderen Bereichen der Wirtschaft Fortschritt und auch den Pressesektor erfasste, machte vor den Buchgemeinschaften nicht Halt. Anfang der 60er Jahre waren von 50 nur noch 30 übrig. Und während die Zahl der Mitglieder stetig wuchs, ging die Zahl der Clubs fast ebenso stetig zurück. In der vorhin schon zitierten Fachzeitschrift Medien bemerkt Christian Schmidt zu dieser Entwicklung: Die Arrondierungsphase der Buchclubs ist vorbei. Zur Konzentration ist eine gewisse Sättigung gekommen. Mitgliederzuwächse, die sich Jahr für Jahr in zweistelligen Prozentzahlen ausdrückten, sind ein Stück Vergangenheit. Bewahrung des Mitgliederstandes im Inland scheint deshalb heute eine der Hauptaufgaben der Buchclubs zu sein. Dass die Clubs in der Vergangenheit so erfolgreich waren und ihre Zukunft ebenfalls nicht düster einzuschätzen ist, hat mehrere Gründe. Zum einen lockten die Preise der in Leinen und Leder gebundenen Erzeugnisse. Preise, die 30-40% unter denen der Originalausgaben liegen. Zum anderen lassen Clubs erst gar nicht jene Schwellenangst aufkommen, die bis in unsere Tage hinein den normalen Nicht-Buchkäufer davor zurückschrecken lässt, sich überhaupt in einem Buchladen umzusehen. Und schließlich bieten sich trotz der weithin unübertroffenen Dichte des Buchhandelsnetzes in der Bundesrepublik die Buchclubs gerade für die dünn besiedelten Landgebiete als der bequemere Weg an, weil sie das Buch vom Abhol- zum Zustellmedium machen. Der Bequemlichkeit kommen vielfarbig und bilderreich vor allem die Buchclub-Illustrierten entgegen, jene Mischungen aus Warenhauskatalogen und Programmzeitschriften, die es den Mitgliedern erleichtern sollen, im undurchdringlich erscheinenden Bücherdickicht Schneisen zu finden, die richtige Wahl aus dem bereits Ausgewählten zu treffen. Da selbst dies offensichtlich viele noch zu schwer fällt, bieten die Europäische Bildungsgemeinschaft und der Lesering, der Bücherbund und die Büchergilde ihren Kunden sogenannte Hauptvorschlagsbände an. Bände, die unaufgefordert geliefert werden, sofern die Mitglieder sich nicht bis zu einem bestimmten Termin ausdrücklich anders entschieden und aus dem Katalog andere Angebote bestellt haben. Für das vierte Quartal 1981 stellte Holzbrinks Bücherbund gleich auf zwei Seiten als Hauptvorschlagsband ein Kochbuch vor. In Superlativen heißt es darüber im Katalog: Brillante Farbfotos zeigen eine große bunte Auswahl traditioneller und internationaler Gerichte, die zum Nachkochen förmlich zwingen. Alle Fotos wurden exklusiv für dieses Buch gestaltet und aufgenommen. Über 400 informative Zeichnungen zeigen die nötigen Handgriffe. Das große Kochbuch, der neue Kochbuchstar in unserem Kochbuchprogramm, ist das vollständige, vielfältige Grund- und Universalkochbuch für die moderne Familie. In 5 Jahren von erfolgreichen Kochprofis erarbeitet und mehrfach von führenden Fachleuten geprüft, beantwortet es alle Küchenfragen, die sich im Alltag oder zu besonderen Anlässen in jeder nur denkbaren Küchensituation stellen. Ein super Kochbuch für Fortgeschrittene und Anfänger. Von Großmutters wiederentdeckten Rezepten bis hin zu den neuesten Entwicklungen. Klappern gehört zum Handwerk, aber dieses Werbedeutsch des Bücherbundes unterscheidet sich weder von den Sprüchen eines Marktschreiers noch von den Fanfarenstößen im Werbefunk. Es ist verständlich, dass der Bücherbund mit dem Produkt, das er allen Mitgliedern ins Haus schickt, die sich nicht frühzeitig anderweitig entschieden haben, nicht anecken möchte. Er muss, da bleibt ihm gar keine andere Wahl, mit dem Hauptvorschlagsband den Massengeschmack oder zumindest jenen, den er dafür hält, treffen. Sonst sind die Kunden verärgert. Zurückhaltender und gleichzeitig informativer präsentierte hingegen Bertelsmanns Lesering sein Hauptvorschlagsangebot für das letzte Quartal 1981. Es handelte sich um ein Werk aus dem Gebiet des Naturschutzes. Darüber heißt es in der Lesering Illustrierten: Ausmaß und Geschwindigkeit der Natur- und Umweltzerstörung sind erst in den letzten Jahren vielen Menschen bewusst geworden. Dieses neue Buch zieht Bilanz in Sachen Umwelt- und Naturschutz und fragt: Ist die Natur noch zu retten? Von unseren natürlichen Lebensgrundlagen ausgehend wird hier über alle menschlichen Aktivitäten berichtet, die diese Grundlagen gefährden. Eine kritische, aber keine einseitige Dokumentation. Eins haben die beiden Vorschläge der beiden ganz großen Buchgemeinschaften trotz aller inhaltlichen Unterschiede und Abweichungen in der Präsentation gemein. Es sind stattliche, großformatige Bände mit vielen bunten Bildern. Bücher, die sich in jedem Fall im Regal gut machen, womit nicht gesagt werden soll, dass sie dort ungelesen Staub ansetzen. Wie die Buchgemeinschaften zu ihren Vorschlägen kommen, hat der Bertelsmann-Lesering seinen Mitgliedern einmal so erläutert. Bevor ein Buch im Club erscheint, wird es geprüft, bewertet und kritisiert. Und das nicht nur von einem Leser. Weil die Zahl der Bücher, die in das Clubprogramm aufgenommen werden könnten, weit über 1000 je Jahr liegt, behält ein Einzelner ohnehin nicht mehr den Überblick. Es ist die Aufgabe eines ganzen Teams von Experten, ihres Clublektorats, aus dem riesigen Angebot des Buchmarktes das Beste herauszufiltern. Soweit die Selbstdarstellung des Leserings, die an einer entscheidenden Stelle nicht über, sondern untertreibt. Es sind nicht 1000 Bücher, die da Jahr für Jahr aufgenommen werden könnten. 50.000 Neuerscheinungen überschwemmen vielmehr jährlich den bundesdeutschen Büchermarkt. Dass dabei die Selektion der Romane besonders schwierig ist, leuchtet ohne weiteres ein. Der Bertelsmann-Lesering schreibt dazu: Damit das allzu persönliche Urteil ausgeschaltet wird, lesen mindestens 10 Fachleute jeden in Betracht gezogenen Roman. Sie achten dabei auf das Thema, auf Spannung, Stil, Aufbau und Aktualität. Jeweils 250 Bücher scheitern nicht an dieser Hürde. Das Urteil darüber, welche dieser ausgewählten Neuerscheinungen nun Hauptvorschlagsbände werden, fällen Sachverständige ebenso wie Menschen wie du und ich. Der Bertelsmann-Text beschwört, wie könnte es anders sein, mehrfach die besondere Kompetenz der Auswählenden. Da ist von Sachverständigen die Rede, von einem Team von Experten und von Fachleuten. Keine Frage, die gibt's tatsächlich. Aber dass sich alle mehr oder weniger, und daraus ist Ihnen vorab unter kaufmännischen Gesichtspunkten kein Vorwurf zu machen, an den Bestsellerlisten orientieren, wird deutlich, wenn man die Kataloge ein bisschen genauer studiert. Da sind sie dann alle wieder beieinander, die Robins und Kishons, die Consalix und Heinrichs und nicht zu vergessen und nicht zu übersehen, Simmel über Simmel. Im Prinzip ist das Angebot austauschbar. Diesen Eindruck suggerieren jedenfalls fortlaufend die Katalogtexte, die sich auf handlungsbezogene Informationshäppchen beschränken. Da heißt es, um ein typisches Beispiel zu nennen, in der neuesten Ausgabe des Bücherbundes über William Styrons Roman Sophies Wahl: Brooklyn im Sommer 1947. In einer billigen Pension leben 3 ungleiche Menschen. Stingo, ein junger, liebeshungriger Schriftsteller, Nathan, ein faszinierender jüdischer Intellektueller, und Sophie, eine bezaubernd schöne Polin, die im Zweiten Weltkrieg durch einen unglücklichen Zufall ins Konzentrationslager Auschwitz geriet. Sophie hat Auschwitz überlebt, aber dahinter verbirgt sich ein schreckliches Geheimnis. Ein Geheimnis, in das sie Stingo nach und nach einweiht, das ihre Beziehung zu dem seelisch kranken Nathan aber überschattet und zu einem Wechselbad aus besessener Lust und peinigenden Beschuldigungen werden lässt. Nach diesem Muster, Hinweise auf die Hauptakteure und Andeutung des Konflikts, der ungelöst bleibt, stricken die Club-Illustrierten fast alle Romanankündigungen, versuchen Sie, die markterprobte und marktgängige Unterhaltungsware abzusetzen. Dabei bleibt einiges auf der Strecke, fällt Wichtiges unter den Tisch. Literarische Texte sind ein recht komplexes Geflecht von inhaltlichen und formalen Elementen, die an den Leser recht unterschiedliche Anforderungen stellen. Der Verweis auf die Verkaufskarriere des Buches, Stichwort Weltbestseller, oder auf seine multimediale Verwertung, bekannt durch die Fernsehserie Rhodes, hilft da wenig weiter. Nur für ein ganz bestimmtes Genre helfen die Kataloge nach. Da heißt es dann ebenso viel wie eindeutig bei Henry Millers Wendekreis des Steinbocks ausdrücklich für reife Leser. Erika Jongs Roman Angst vorm Fliegen wird mit dem für Sexfilme üblichen Signum nur für Erwachsene versehen. Und Li Yus Buch Yu Putuan erhält den sinnigen Zusatz nur für aufgeschlossene Leser. Optisch dominiert in den Katalogen das Bild. Zunehmend werden dabei nicht nur die Schutzumschläge oder Illustrationen aus den vorgestellten Büchern zur Hilfe genommen, sondern Fotos vom Typ Schmuckbild, wobei die Katalogmacher gerne auf Starfotos aus Verfilmungen und Fernsehserien zurückgreifen. Dass die Club-Illustrierten dadurch informativer geworden seien, werden selbst ihre Hersteller nicht behaupten können. Indessen ist eins nicht zu bestreiten. Das Vordringen des Fotos, vor allem des farbigen Fotos, in Druckerzeugnissen jedweder Art, in Broschüren und Zeitschriften, Büchern und Zeitungen und die Gewöhnung an Farbe im Fernsehen hat selbstverständlich auch die Katalogproduzenten der Buchgemeinschaften zu mehr Aufwand gezwungen. Die gängige Unterhaltungsware, sie ist es, die typografisch zumeist im Vordergrund der Club-Illustrierten steht. Und sie ist es auch, die in der Vergangenheit den Zorn der Kulturkritiker auf die Buchgemeinschaften auf sich gezogen hat. Da werde, so lautet ein bekannter Vorwurf, minderwertiges Gut unter die Leute gebracht. Vergängliches im Gewande des Dauerhaften, halbledern und goldverziert in die bundesdeutschen Haushalte geschwemmt. Einer differenzierenden Analyse hält diese Pauschalkritik nicht stand. Das Programm der Buchgemeinschaften umfasst, was ihre Kritiker gelegentlich übersehen, mit Ausnahme der Schul- und Lehrbücher alle Literaturgattungen. Keine Frage, der Traditionsbestand der europäischen Literaturgeschichte von den Gebrüdern Grimm bis zu Bertolt Brecht einerseits und die aktuelle Bestsellerszene andererseits beherrschen das Feld. Aber unter den angebotenen 300 bis 600 Titeln, von denen 10-15% im Quartal als Neuerscheinungen herausgebracht werden, sind Unterhaltungsromane und Klassiker, Biografien und Tatsachenberichte, Reisebeschreibungen und populärwissenschaftliche Werke, Nachschlagebände und praktische Ratgeber, Kunstbände und Jugendbücher zu finden. Ein breites Spektrum, das in der Tat nicht mit dem Prädikat minderwertige Schleuderware abgetan werden kann. Es lohnt sich, die Angebote der einzelnen Buchclubs ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn Buchclub ist nicht gleich Buchclub. Beginnen wir mit dem größten, mit Bertelsmanns Lesering, dem 3 Millionen Bundesbürger beigetreten sind. Der Schwerpunkt des Angebots liegt zweifellos im Bereich der Unterhaltung. Zu dieser Prioritätensetzung bekennt sich Bertelsmanns Buchgemeinschaftschef Dr. Hans Zopp ausdrücklich. In einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur sagte er vor einiger Zeit: Uns trifft in schöner Regelmäßigkeit der Vorwurf, gerade diese Unterhaltungsliteratur sei das schlimmste Politikum. Und speziell in deutschen intellektuellen Kreisen ist es schick, Unterhaltung zu verteufeln und unterzubewerten. Wir jedoch meinen, und da befinden wir uns in Übereinstimmung mit unseren Mitgliedern und ihrer Bedürfnissituation, dass die Beschäftigung mit Träumen und Fiktionen eine legitime Sache ist und dem Menschen und seinem Wesen innewohnt. Wir meinen, in der Welt der Realität, mit Alltagsstress und Alltagsproblemen, ist der Wunsch nach Entspannung geradezu ein existenzieller Wunsch. Neben der Unterhaltung und anderem eher konventionellen bietet der Lesering auf 2 von 124 Seiten seines neuesten Katalogs aber auch Produkte an, die sich noch nicht auf dem Markt durchgesetzt haben. Unter der Rubrik Zeitgenössische Autoren stellen sich vor, heißt es in dem Clubblatt: Ziel dieser Clubinitiative ist die Förderung neuer, noch wenig bekannter Autoren. Zu den als wenig bekannten Autoren zählt der Lesering Hans-Ferdinand Döbler und Gerhard Roth, Erich Löst und Hans-Dieter Baroth, Inge Deutschkron, Hugo Dittberner und Hans-Magnus Enzensberger. Bekannt oder wenig bekannt, das ist hier die Frage, die sicherlich längst nicht jeder so beantworten wird wie die Experten aus Gütersloh. Ob sie wirklich glauben, dass ihre Kunden von Inge Deutschkrons Bericht »Ich trug den gelben Stern« oder von Hans Magnus Enzensbergers Essays zum ersten Male etwas hören? Ähnlich wie der Lesering ist auch Holzbrings größte Buchgemeinschaft, der Bücherbund, bemüht, für seine 1,7 Millionen Kunden auf einer Seite seines neuesten Angebots die Gesetze des Marktes außer Acht zu lassen. Er führt nämlich in jedem Quartal eine Empfehlung aus der sogenannten besten Liste des Südwestfunks auf. Einer Liste, die von 27 namhaften Literaturkritikern zusammengestellt wird und bei der es gerade nicht um die meistverkauften Bücher geht, sondern um Titel, denen nach Meinung von Kritikern viele Leser zu wünschen sind. Thomas Manns Tagebücher, Max Frischs Montauk, Rainer Kunzes Die wunderbaren Jahre und die Erzählungen von Alfred Andersch, Der Vater eines Mörders, stehen beispielsweise in der besten Liste, aus der die Bücherbundmitglieder bestellen können. Im Gegensatz zu den großen Clubs hat sich ein wesentlich kleinerer zur Maxime seines Programms gemacht, bewusst eine Zielgruppe anzusprechen, die nach dem Werbemotto des Clubs das Unverwechselbare sucht. Gemeint ist die gewerkschaftseigene Büchergilde Gutenberg. Sie bringt ihren 200.000 Mitgliedern zwar auch Klassiker, von Cervantes über Dickens und Hesse bis zu Edgar Allan Poe und Arnold Zweig, sie greift auf Bestseller wie Peter Schollaturs Tod im Reisfeld und bewährte Lexika wie den großen Knauer zurück, aber im Vordergrund steht das Unverwechselbare. Ein Gedichtband von Margarete Hansmann, betitelt Spuren. Schriften von August Bebel und politische Plakate in Deutschland von 1900 bis 1970. Beiträge zur Kulturgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung und Zeichnungen von Georges Gross. Welche Buchgemeinschaft käme jemals auf die Idee, derlei ihren Kunden anzubieten? Die Büchergilde tut's und ihr Programm verrät, dass sie über das Ökonomische hinaus, mit dem es in der Vergangenheit schon zuweilen arg gehapert hat, auch politisch-pädagogisches im Sinn hat. Denn neben der Unterhaltung stehen in ihren Katalogen auch auffällig viele Schriften zur gegenwärtigen politischen Lage und zur jüngsten Geschichte. Autoren wie Bernd Engelmann, Willy Brandt, Sebastian Haffner, Peter Glotz, Carlo Schmidt, Günter Wallraff und Mannes Sperber signalisieren, dass sich die Büchergilde eher auf dem linken parteipolitischen Spektrum einordnet. Kaum erwähnenswert, wenn nicht alle anderen Buchclubs so großen Wert darauf legten, als unpolitisch klassifiziert zu werden. Von ihnen unterscheidet sich die Büchergilde im Übrigen auch in verlegerischer Hinsicht. Sie bringt gut 6% aller Titel im Eigenverlag heraus. Bei den anderen Buchgemeinschaften sind Originalausgaben eine absolute Ausnahme. Sie decken ihren Bedarf fast 100%ig durch Lizenzausgaben. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Lizenzen, also die Genehmigung, ein Buch nachzudrucken, sind billig zu haben. Seit vielen Jahren steht die Summe, die dafür von den Buchgemeinschaften aufgewendet werden muss, fest. Sie beträgt 4% des Preises, der vom Clubmitglied verlangt wird, also bei einem Band, der 24 Mark kostet, noch nicht einmal eine Mark. Die Verlage müssen hingegen, und darüber führen sie seit einigen Monaten laut Klage, erheblich größere Summen für Honorare an die Autoren aufbringen. Honorare, die eher bei 20 als bei 10% liegen. Von dem Buch, das sie zu 40 Mark verkaufen, gehen im Schnitt 6 Mark an den Autor. Das sind freilich noch recht bescheidene Größenordnungen. Denkt man einmal an die Beträge, die manche Verlage in der Vergangenheit ausgegeben haben, um in den USA die Rechte für Erfolgstitel zu erwerben. 800.000 bis 900.000 Mark sind heute die Norm. Summen, die der Drömer Verlag für Wests Gaukler Gottes ausgegeben hat. Summen, die dem Wiener Molden Verlag zum Verhängnis wurden und zum Ausverkauf seiner belletristischen Titel für einige Millionen Mark an Bertelsmann zwangen. Kein Zweifel, für die Verlage ist das Klima rauer geworden. Kürzlich fragte Günter Rühle in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, packt die Verleger das Zittern? Rühles Antwort, die freilich von einigen Verlegern heftig dementiert wurde: Bei einer so großen Produktion wie noch nie haben fast 3/4 aller Verlage Verluste. Zum Teil sind sie beträchtlich. Die hohen Fehlbeträge, selbst in renommierten Häusern wie Ullstein, S. Fischer, List, Kiepenheuer und Witsch, bei Luchterhand, Scherz oder Bertelsmann, flüstert man sich von Ohr zu Ohr. In dieser Situation kommt den sogenannten Nebenrechten, und dazu gehört vor allem der Verkauf von Lizenzen an die Buchgemeinschaften, erhebliche ökonomische Bedeutung zu. Zwar hat es auch früher schon Fälle gegeben, in denen Lizenzvergaben für Autor und Verlag lukrativer waren als der Vertrieb der Originalausgabe, etwa bei den Volksausgaben zu wohlfeilen Preisen oder der Verfilmung literarischer Vorlagen. Doch solche Chancen boten sich nur einem winzigen Ausschnitt aus der Verlagsproduktion. Die Zweitverwertung blieb Ausnahme und war auch in der Kalkulation der Verlage zweitrangig. Dies müsste auch heute noch so sein, urteilte man allein aufgrund der offiziellen Verlagsstatistik, die Erlöse aus Nebenrechten durchschnittlich mit 2% vom Umsatz ausweist. Doch diese Zahl spiegelt einen nivellierten Zustand der ganzen Branche wider. Gerade im Lizenzgeschäft verhält es sich so, dass einzelne Verlagssparten, etwa die wissenschaftlichen Verlage und die Schulbuchverlage, nur sehr begrenzte Möglichkeiten für den Verkauf von Nebenrechten haben. Während andere, beispielsweise jene, die Belletristik, Jugend- oder Sachbücher verlegen, einen Anteil von 10% am Gesamtumsatz für Lizenzen erwirtschaften. Mittlerweile hat sich die Situation in zwei Richtungen verändert. Zum einen konnten die Bestsellerverlage den Anteil der Lizenzerlöse vom Gesamtumsatz auf nahezu 20% steigern. Zum anderen stieg der Kreis der Verlage, die überhaupt vom Lizenzhandel profitieren, sprunghaft. Beide Entwicklungen hängen mit der Taschenbuchmarktexpansion zusammen. Seitdem Monat für Monat an die 500 neue Taschenbücher herauskommen, geht von dort ein spürbarer Druck auf den Lizenzmarkt aus. Arndt Rosinski Ter Jung bemerkte dazu Mitte 1981 in der Fachzeitschrift Medien: Wenngleich Lizenzabschlüsse mit Buchgemeinschaften nach wie vor zu den einträglichsten Verlagsgeschäften zählen, ist doch die Position der Clubs in Konkurrenz zu anderen Nebenrechtsverwertern nicht unangefochten geblieben. Das gilt zwar nicht für Hauptvorschlagsbände oder aufwendig präsentierte Titel, von denen selbst ein relativ kleiner Club wie die Neue Schweizer Bibliothek bis zu 100.000 Exemplare absetzt. Bei Büchern jedoch, die in der Verkaufsstatistik der Buchgemeinschaften einen Mittelfeldplatz einnehmen durften, bietet sich den lizenzgebenden Verlagen auch die Alternative, anstelle einer Clublizenz eine Taschenbuchlizenz zu vergeben. Dass die Entscheidung dann gelegentlich zugunsten des Taschenbuchs fällt, obwohl die Buchgemeinschaften mit den höheren Garantieauflagen und Verkaufspreisen locken, lässt sich sehr leicht erklären. Taschenbuchverleger bieten nicht selten 10% vom Verkaufspreis als Honorar. Normalerweise haben im Poker um die Lizenzgebühren die Buchclubs die Nase vorn. Nicht selten sind sie es, die durch Garantiesummen die Verlage überhaupt ermutigen, ein Buch herauszubringen. Hier sind in den letzten Jahren in verstärktem Maße Abhängigkeiten entstanden, deren Problematik sich erst jetzt, da große Teile der Verlagsbranche ins Minus geraten sind, offenbart. Rückversicherungen durch Lizenzverkäufe an Buchgemeinschaften können gefährlich, ja lebensgefährlich sein, wie das Beispiel Molden belegt. Der Wiener Verlag hatte geglaubt, 1 Million Mark für den Erwerb der Rechte an dem amerikanischen Bestseller Princess Daisy investieren zu können, da er gleichzeitig eine Lizenz an Bertelsmanns Lesering verkaufen konnte. Doch die Spekulation, was auf dem amerikanischen Büchermarkt erfolgt habe, werde sich auch in der Bundesrepublik und Österreich blendend absetzen lassen, erwies sich als Fehlkalkulation und Molden musste das Handtuch werfen. Das Geschäft der Buchgemeinschaften ist in der Tat längst nicht so riskant wie das der Verlage, weil die Clubs die Wünsche der Käufer leichter statistisch erfassen und dementsprechend die Absatzchancen ihrer Produkte besser planen können. Während in den Buchverlagen nach Beobachtungen von Experten auf 20 Neuerscheinungen einer Saison im günstigsten Fall ein Bestseller kommt und die übrigen Titel sich als mehr oder weniger umsatzträchtig herausstellen, kennen die Buchgemeinschaften nicht die Kluft zwischen sehr gut und schlecht verkäuflichen Titeln. Das Rezept mit dem, wie es in der Branche heißt, Flops vermieden werden, liefert die Marktforschung, liefern genauer gesagt die Vortests der Clubs. Sie verschicken nämlich einen Monat vor der allgemeinen Aussendung den Katalog des nächsten Quartals an eine ausgewählte, für die Gesamtheit der Mitgliederzahl repräsentative Zahl ihrer Kunden. Aus den Bestellungen dieses Kreises lassen sich dann Druckauflagen mit einer Präzision ableiten, wie sie den Originalverlagen aufgrund ihrer sehr viel diffuseren Kundenschar niemals zur Verfügung steht. Darüber hinaus sichern die Hauptvorschlagsbände eine kalkulierbare, renditeträchtige Auflage. Niedrige Lizenzgebühren, feste Abnahmequoten, langfristige Abonnements, das sind die wichtigsten Faktoren, die erklären, warum die Bücher der Clubs rund 40% billiger als im Laden sind. Und neben der Bequemlichkeit ist der Preis das entscheidende Motiv für den Beitritt zu einer Buchgemeinschaft. Um ihre Kunden nicht so schnell zu verlieren, haben sich die Clubs eine Menge einfallen lassen, das mit dem Stichwort Bindung umschrieben werden könnte. Und diese Bindung geht über die juristisch-ökonomische, also über die Verpflichtung zur Produktabnahme in gewissen Abständen weit hinaus. Sie reicht in sozialpsychologische Dimensionen hinein. Man ist nicht wie sonst im Versandhandel nur Bezieher einer Ware, sondern Mitglied einer Gemeinschaft. Die Kataloge der Clubs lassen keine Gelegenheit aus, das Wir-Gefühl zu stärken. Geschäftsführer Werner Schönecke von der Verlagsgruppe Georg von Holzbring wendet sich neuerdings in jeder Bücherbund Illustrierten in einer Kolumne an die lieben Freunde und Mitglieder des Clubs. Wie er auf diese Idee kam, verriet Schönecke in der letzten Bücherbund-Ausgabe des Jahres 1981 treuherzig seinen Lesern. Als ich vor einigen Wochen unsere neue Filiale in Hamburg besuchte, sah ich auf dem Jungfernstieg einige Damen und Herren mit der bekannten Bücherbund-Tragetasche daherkommen. Warum nicht ein Plausch auf der Straße, dachte ich mir, und sprach die zunächst etwas verdutzten Passanten an. Ich wollte keine Uhrzeit, kein Feuer für eine Zigarette, sondern wollte die Meinung unseres Mitglieds wissen über unsere neue Filiale, über das Programm, über die Auswahl des Schallplattenangebots, über. Und das unbekannte Bücherbundmitglied wollte wissen, wie heißt der nächste Hauptvorschlagsband? Wann erscheint wieder ein neues, großes Lexikon? Was halten Sie von Video? Und. Ich erzählte dieses Erlebnis meinen engsten Mitarbeitern in der Stuttgarter Bücherbundzentrale und sie waren es, die mich zu dieser Kolumne anregten, die nun in jedem Quartal an dieser Stelle erscheinen soll. Ob sich das alles genau so zugetragen hat? Wie auch immer, die Absicht, die hinter der Erzählung über den Plausch am Jungfernstieg steckt, ist klar. Bücherbundkunden sollen den Eindruck haben, dass sich Holzbring-Geschäftsführer um jeden einzelnen ihrer 1,7 Millionen Dauerzahler kümmern. Ausdrücklich versichert Werner Schönecke in seiner ersten Kolumne: Der persönliche Kontakt zu ihnen ist uns sehr wichtig. Und im Schlusssatz wird noch einmal das Motto des Hauses verkündet. Es lautet: Gute Qualität, viel Leistung und beste Betreuung für unsere Mitglieder. Bindungen lassen sich auf Dauer nicht nur durch schöne Sprüche herstellen und halten. Bindungen müssen materiell abgestützt, müssen prämiert werden. Die Buchgemeinschaften haben dafür die Treuepreise erfunden. Unter der Schlagzeile »Treue ist Trumpf im Club« bietet beispielsweise Bertelsmanns Lesering Reinhold Messners Bericht über die Erstbesteigung des K2 den Clubmitgliedern zum Preis von 32 Mark an. Der sogenannte Treue-Vorteilspreis beträgt nach einjähriger Mitgliedschaft 28 Mark, nach 2 Jahren 24 und nach 3 Jahren 20 Mark. Die Treue, sie ist für wahr bei Bertelsmann kein leerer Wahn. Wer es beispielsweise 20 Jahre im Lesering ausgehalten hat, bekommt Hans Domnicks großformatigen Farbband über die Traumstraße der Welt ein Drittel billiger als das neue Mitglied. Und ihm steht darüber hinaus noch eine kostenlose Treuegabe zu. 192 Seiten romantische Ansichten von Städten und Schlössern des alten Europa. Rabatte für längere Mitgliedschaft gewähren auch andere Buchgemeinschaften. Holzbrings Bücherbund gibt zum Beispiel 4 Langspielplatten, die Wien besingen, nach 30-jähriger Treue für 19 statt 49 Mark ab. Und die Büchergilde Gutenberg senkt den Preis für Kaisers großes Antiquitätenlexikon schon nach 10-jähriger Mitgliedschaft um 30 auf 39 Mark. Club Center, also Läden, in denen man Erzeugnisse der Buchgemeinschaften erwerben kann, sind ein weiteres Mittel, um emotionale Bindungen der Kunden zu festigen. Natürlich ist nach wie vor der postalische Versand der Ware von einer zentralen Auslieferungsstelle des Clubs an die Adresse des Kunden die klassische Belieferungsform. Daneben haben die Buchgemeinschaften ein Filialnetz von stationären Läden aufgebaut, wo sich die Clubmitglieder treffen, um Bücher ihrer Wahl oder Prospekte abzuholen oder um bei besonderen Veranstaltungen mit Autoren zu diskutieren. Bertelsmann hat allein in der Bundesrepublik mittlerweile 270 sogenannte Clubcenter. In Ländern mit noch unzureichendem Postwesen haben die Buchgemeinschaften inzwischen noch eine andere Form der Kundenbelieferung und Betreuung erfunden. Sie haben eigene Botenorganisationen eingerichtet. In Brasilien, Argentinien und Mexiko, wo die Postzustellung in ländlichen Gebieten sehr dürftig ist, kommen beispielsweise Boten direkt zu den Bertelsmann-Kunden, um Waren zu bringen, aber auch um zu beraten und zu neuen Bestellungen zu motivieren. In Europa hat dieses System bislang nur der mit dem Gütersloher Konzern verbundene österreichische Buchclub Donauland übernommen. Der Club beschäftigt 1800 haupt- und nebenberufliche Boten, im Branchenjargon Donauweibchen genannt, die dreimal pro Quartal ihre Kunden besuchen. Die Betreuer sind, wie eine schriftliche Umfrage ergab, im Allgemeinen etwa 45 Jahre alt, weiblichen Geschlechts, von Beruf Hausfrau, verheiratet, katholisch und haben die Hauptschule absolviert. Sie lesen in der Woche insgesamt zwischen 5 und 10 Stunden und kommen im Jahr auf etwa 7 Bücher, Sachliteratur und Unterhaltung. Ihre Lieblingsautoren sind Konsalik und Simmel. Walter Hömberg hat die Ergebnisse der Auswertung in der Fachzeitschrift Medien so zusammengefasst. Alles in allem unterscheiden sich die Betreuer selten von den Mitgliedern. Und es ist anzunehmen, dass sie eher als Verstärker für das Gängige wirken. Hier dürfte ein wichtiger Grund für die Effizienz dieses Vertriebssystems liegen. Sie zeigt sich darin, dass die von den Betreuern besuchten Mitglieder meist über die Mindestabnahmeverpflichtung hinaus Bestellungen aufgeben. Jeder Betreuer hat ungefähr eine Klientel von 200 Personen, wobei sich in der von Walter Hömberg genannten Untersuchung über die Situation in Österreich die Berufsgruppen im Hinblick auf die Mitgliedschaft deutlich unterscheiden. Die Bauern bilden das Schlusslicht. Sie stellen nur 14% der Mitglieder, dreimal weniger als die Beamten. Die Angestellten nehmen mit 33% den zweiten Platz ein, gefolgt von den Hausfrauen mit 29 und den Arbeitern mit 24%. Die gleiche Reihenfolge ergibt sich bei der Dauer der Mitgliedschaft. Die Beamten halten ihrem Buchclub am längsten die Treue. Die Landwirte kündigen am schnellsten. Insgesamt jedoch sind 44% bereits 10 Jahre oder länger Mitglied. In ihren Verlautbarungen unterstreichen die Buchgemeinschaften gern, dass sie alle Bevölkerungsschichten erreichen. Eine These, die von den genannten Zahlen aus Österreich zumindest nicht bestätigt wird. Die sozialen Filter sind auch hier spürbar. Mit der von Ihnen so intensiv betriebenen Betreuung haben die Buchclubs übrigens außerhalb der Mitgliedschaft nicht nur Beifall gefunden. Kulturkritiker sehen gerade in diesen Aktivitäten der Clubs eine Bevormundung des Lesers und Käufers, eine gefährliche Lähmung der persönlichen Initiative. Die Befürworter der Buchgemeinschaften und sie selbst sehen das Problem freilich ganz anders. Sie argumentieren, gerade diese Form der Buchproduktion und Verteilung trage in entscheidendem Maße dazu bei, die Barrieren zwischen Elite und Massenkultur endgültig zu überwinden. Beide Argumentationsketten stoßen aufeinander, wenn man das Verhältnis der Buchgemeinschaften zu den Buchhändlern ein wenig genauer unter die Lupe nimmt. Auf den ersten Blick scheint es ja so zu sein, dass die einen für die Masse und die anderen für die Elite tätig werden. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Es ist gar nicht zu bestreiten, dass die Sortimentsbuchhandlungen, den Bücherladen um die Ecke nennt man auch Sortiment, von Anfang an die Buchgemeinschaften als eine gefährliche Konkurrenz betrachteten. Schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, als die ersten Buchclubs gegründet wurden, galten sie als Totengräber des Sortiments, nicht ganz zu Unrecht, denn damals waren die Buchgemeinschaften einstufig konstruiert. Sie warben ihre Mitglieder direkt und belieferten und betreuten sie auch direkt unter Ausschaltung des Buchhandels. Das gibt es auch heute noch, aber daneben ist der zweistufig organisierte Club getreten, der mit allen Sparten des Buchhandels zusammenarbeitet. Den Anfang dazu machte Bertelsmann, der im Mai 1950 unter dem Motto »Es kann niemand beim Verlag, aber jedermann bei jeder Buchhandlung Mitglied im Bertelsmann-Lesering werden«, beim bundesdeutschen Buchhandel darum warb, den Schritt von der Konfrontation zur Kooperation zu gehen. Rund 1000 Sortimenter nahmen die Partnerschaftsofferte an. Sie werben also seither im eigenen Laden für den Beitritt zu einer Buchgemeinschaft. Die Mehrheit von rund 3000 Buchhandlungen aber wertete den Aufruf aus Gütersloh als Kampfansage und lehnte jegliche Kooperation ab. Der These einzelner Buchhändler, die Clubs schnappten ihnen Käufer und Leser weg, haben die Buchgemeinschaften stets vehement widersprochen. Bertelsmann, Vorstandsmitglied Hans Zopp, argumentiert: Es gibt zwei Märkte. Was einer buchhändlerischen Vertriebssparte zuwächst, das geht der anderen nicht verloren. Jede gewinnt vom Zugewinn der anderen. Zudem ist sicher, dass eine sehr große Zahl potenzieller Buchinteressenten ohne diese Vertriebssparte niemals zu Buchkäufern geworden wäre. Was Hans Zopp in eigener Sache behauptet, bestätigt der Inhaber des Stuttgarter Südverlags Ernst Greiner. Buchgemeinschaften schaffen sich ihre Märkte selbst und führen dem vorhandenen Buchmarkt ständig neue Käufer zu. Sie gewinnen durch direkte Ansprache neue Leser. und ziehen Nichtkäufer beim Sortimentsbuchhandel ab. Für Greiners Annahme sprechen Zahlen aus einer Untersuchung, die German Mayer unter dem Titel Typologie der Buchkäufer zusammengefasst hat. Schaut man sich die Daten dieser Studie im Einzelnen an, wird deutlich, dass Buchclub-Mitglieder zu einem großen Teil, nämlich zu 58%, den Sortimentsbuchhandel als Zweiteinkaufsquelle in Anspruch nehmen, während etwa das Warenhaus für sie eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Anders formuliert, Buchgemeinschaftskunden kaufen zusätzlich im Laden nebenan. Umgekehrt bestehen für die Clubs ganz offensichtlich noch große Absatzchancen für Bücher und Autoren, die der Buchhandel nicht mehr los wird. Hans Zopp nennt dafür einige Beispiele. Die Buddenbrooks von Thomas Mann schienen in jeder interessierten Familie vorhanden, der Markt gesättigt. Der Bertelsmann Lesering verkaufte dennoch bis heute fast 850.000 Exemplare. Bromfields Der große Regen bestellten rund 1 Million Mitglieder. Auch Hemingways Der alte Mann und das Meer wurde trotz einer Taschenbuchausgabe mit hoher Auflage 800.000 Mal verlangt. Der Dr. Chivago des Nobelpreisträgers Boris Pasternak hatte im Handel in 2 Jahren mit 500.000 abgesetzten Exemplaren nach Meinung von literarischen Absatzexperten die Traumgrenze erreicht. Trotzdem konnten die Bertelsmann Buchclubs einen neuen Abnehmerkreis finden. Sie verkauften innerhalb kurzer Zeit weitere 400.000 Exemplare. Solche Zahlen, der Stolz des Kaufmanns, machen dem Kulturkritiker Angst und lassen ihn fragen, sind die Buchgemeinschaften nichts anderes als die Fabrikationsstätten der Massenkultur? Die Antwort kann nur lauten, ja, sie sind es. Aber in diesem Zusammenhang muss dann auch die Zusatzfrage gestellt werden, was ist Massenkultur? Die Grenzen zwischen der großen Kultur und den Trivialitäten haben sich in der Tat zusehends verwischt. Eine Entwicklung, die der Verleger Daniel Kehl in dem in Zürich 1977 erschienenen Buch »Das deutsche Tintenfass« so umschrieben hat. Wo sind die Grenzen zwischen seriöser und Unterhaltungsliteratur? Gibt es die überhaupt? Und wenn ja, wer legt sie fest? Die Kritiker, die Lektoren, die Proust, Joyce, Beckett abgelehnt haben? Bildungsdünkel und panische Angst davor, Kunst könnte unterhaltsam sein, sind lächerlich. Und mit ihnen diese dummen Fragen. Das alles ist nur Geschmackssache. Leser und Zeit entscheiden allein. Tschechow, Musil und Faulkner unterhalten mich, Proust unterhält meine Tante. Vielleicht ist es in 10 Jahren umgekehrt. Auch Holger Rust, einem Hamburger Soziologen, der sich im Sommer 1981 in der schon erwähnten Fachzeitschrift Medien mit den Buchgemeinschaften auseinandersetzte, ist das Unbehagen an der Massenfabrikation durchaus anzumerken. Doch auch sein Aufsatz endet mit der Einsicht: Ohne die Massenproduktion kultureller Güter zum intellektuellen, symbolischen oder psychischen Gebrauch wird diese Gesellschaft sprachlos. Wenn aber die Massenproduktion ihre Verantwortung verfehlt, wird sie, wie die Boulevardpresse, eine Masse von Voyeuren hinterlassen, die sich die Nasen an den Fenstern des Kulturbetriebs der Prominenten plattdrücken. Von den anderen, die sich um die Durchsetzung der aufklärerischen Werte bemühen, wird man gar nicht erst erfahren. Wie auch immer man im Einzelnen zum Programm der Buchgemeinschaften stehen, wie ihren Anspruch, volkspädagogisch zu wirken, bewerten mag, feststeht, dass sie zu einer Verbreitung des Buches in den meisten Schichten unserer Gesellschaft fiel und damit zu einer Demokratisierung des Lesens beigetragen haben. Dies geschah nicht unabhängig von wirtschaftlichen Überlegungen, nicht aus einem bildungs- oder medienpädagogischen Auftrag heraus. Buchgemeinschaften sind nun einmal keine öffentlich-rechtlichen Bildungsinstitutionen, sondern wirtschaftliche Unternehmen. Dazu stellte der damalige parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Peter Glotz, heute Bundesgeschäftsführer der SPD, 1975 fest: Es erscheint müßig, gerade den Buchgemeinschaften vorzuwerfen, was jeder Verlag und jede durchschnittliche Sortimentsbuchhandlung ebenso praktiziert. Die primäre Ausrichtung des Angebotes auf vorausgesetzte oder durch vorgängige Erfahrungen bestätigte Rezeptionsbedürfnisse eines mehr oder minder spezifischen Publikums. Buchclubs wollen, und diese Binsenweisheit sollte man noch einmal aussprechen, wie andere Unternehmen auch Geschäfte machen. Viele von ihnen haben in der Vergangenheit gute Geschäfte gemacht, aber längst nicht alle. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges traten zunächst rund 50 Buchclubs an, den Nachholbedarf der Deutschen in Sachen Buch zu befriedigen. Anfang der 60er Jahre hatte sich die Zahl der Bewerber fast um die Hälfte verringert. Heute ist noch ein gutes Dutzend übrig geblieben. Die Konzentration erfasste auch die Buchclubs. Doch bei den Großen der Branche stiegen mit den Mitgliederzahlen auch die Umsätze. Nach Schätzungen von Insidern von 1974 bis 1979 allein um ein Drittel auf 555 Millionen Mark. Das entspricht einem Anteil von fast 8% am Umsatz der gesamten Buchbranche. Andere halten diese Schätzungen für pure Untertreibung. Verleger Herbert Fleißner nannte in einem Interview mit der Fachzeitschrift Buchmarkt erheblich höhere Zahlen für die Buchclubs. Er sagte: Von den 4,5 Milliarden Mark, die das Sortiment Umsatz macht, gehen in die Clubs ungefähr 1 Milliarde. Das sind, wenn Sie so wollen, 25%. Die Bücher sind für die Clubs nach wie vor das Hauptgeschäft. Aber ein Blick in ihre Kataloge zeigt, dass sie ihre Angebotspalette erweitert haben. Der mit Bertelsmann liierte Club Donauland in Österreich unterstreicht in einer Selbstanzeige: 600 Buchtitel, mehr als 600 Schallplatten und Musikkassetten, mehr als 300 ausgewählte preiswerte Spiele, Geräte und Sonderartikel. Das alles und noch mehr finden Sie in Ihrer Donauland-Illustrierten. Holzbrings Bücherbund bietet, um ein Beispiel aus der Bundesrepublik zu nennen, neben Büchern hunderte von Platten an. Von den Rolling Stones über Harry Belafonte bis zu Brahms und Beethoven, dirigiert von Eugen Jochum und Leonard Bernstein. Daneben tauchen neuerdings die ersten Videokassetten auf. Laut Bücherbund-Ankündigung 15 Spitzenfilme quer durch alle Geschmacksrichtungen. Zu diesen Spitzenfilmen, deren Preise zwischen 139 und 179 Mark liegen, zählt Holzbrings Club Titel wie Drei Schwedinnen auf der Reeperbahn, Ein Halleluja für Camposanto und Drei Vaterunser für Vier Halunken. Der Club hält diesen Markt offenbar für ausbaufähig, denn er verspricht in seinem neuesten Katalog: Unser Videoprogramm wird in den kommenden Quartalen ständig erweitert und in Kürze noch zu einem Leihsystem ausgebaut. Videorekorder, also Fernsehaufzeichnungsgeräte, die der Bücherbund ebenfalls anpreist, sind auch im Katalog des Leserings von Bertelsmann der neueste Hit. Um den Kunden zu suggerieren, dass es ratsam ist, schnell zu bestellen, heißt es in der Club Illustrierten: Trotz momentaner Produktionsengpässe durch die starke Nachfrage ist es dem Club gelungen, seinen Mitgliedern den neuesten UHR VC100 Videorekorder zu sichern. Durch ihre schnelle Bestellung sichern sie sich dieses auf dem neuesten Stand der Technik stehende Gerät. Denn Lieferung nur, solange der Vorrat reicht. Außer Autoradios und Stereo-Kopfhörern, Hi-Fi-Plattenspielern und Telefonverstärkern möchte der Lesering auch Fotoalben und Schreibtischsets, Schmuckschränke und Kassettenarchive verkaufen. Am deutlichsten aber wird die Expansion der Buch- zu Freizeitclubs in den Urlaubsangeboten des Leserings, der zu Mitgliederpreisen nach Hongkong und Rio de Janeiro, nach Nairobi und zu den Seychellen fliegt. Das Non-Book-Geschäft der Buchclubs, wie Insider sich auszudrücken pflegen, ist auf dem Vormarsch. Kassetten und Platten haben die Umsätze der Buchgemeinschaften nicht unwesentlich erhöht. Und alles spricht dafür, dass sie sich nun auf dem audiovisuellen Markt verstärkt engagieren und in das Geschäft mit Bildplatten und Videobändern einsteigen. Für die Zukunft zeichnen sich für die Clubs günstige Perspektiven ab. Ihr Argument, dauerhaftes zu günstigen Preisen erwerben zu können, dürfte sich gerade in Sparzeiten als ein durchschlagskräftiges erweisen. Gewiss sind die Buchgemeinschaften hinsichtlich der Zahl ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik an eine Schallmauer gestoßen. Auch die Experten rechnen hier eher mit Stagnation als mit Expansion. Dies könnte sich auch auf den Pro-Kopf-Umsatz erstrecken, der jetzt bei jährlich etwa 150 Mark liegt. Aber das alles sind feste, relativ genau kalkulierbare Größen, nicht vergleichbar mit dem risikoreichen Geschäft der Verlage und Sortimenter. Dennoch sind die Clubs auf beide angewiesen, weil sie in Vortests herausfinden, was der Markt aufnimmt. Mehr denn je gilt deshalb auch heute noch vor allem für die großen Buchgemeinschaften eine Mahnung, die der Verleger Reinhold Neven-Dumont bereits vor 5 Jahren formuliert hat. Er sagte damals: Die Buchgemeinschaften müssen wissen, was ihnen die im Schutze des festen Ladenpreises noch bestehende Vielfalt unabhängiger Verlage mit ihrem unerschöpflichen Reichtum immer neuer Ideen und der Bereitschaft zu immer neuen Risiken wert ist. Vielleicht müssen sie in Zukunft auf den einen oder anderen kurzfristigen Vorteil bewusst verzichten, um auf Dauer dem Schicksal jener diluvialen Riesenechsen zu entgehen, die zwar alle anderen Lebewesen im Vergleich zu Zwergen werden ließen, dann aber nicht trotz, sondern wegen ihrer Größe lebensunfähig wurden. Sie hörten einen Beitrag von Hermann Mein unter dem Titel »Eine große Familie, die Buchgemeinschaften«. Es sprachen Günter König, Brigitte Rohkohl und Klaus Negelen. Die Regie führte Till Bergen. Und hier noch ein Programmhinweis für unser erstes Programm. Dort können Sie um 22 Uhr Nachrichten mit Wetterbericht, um 22.05 Uhr die Zeit im Funk Spätausgabe hören, um 22.15 Uhr den Sportjournal und um 22.30 Uhr Jazzzeit mit Zakari Kuku und Pier Pauke. Um 23 Uhr dann wieder Nachrichten und Seewetterbericht. Soweit dieser Hinweis.